Nun wäre das alles nur eine traurige Fußnote, wenn es diesen ideologiegeborenen Schamanen aus Olenje-Ostrow nicht ähnlich ergangen wäre wie der Idee des Schamanismus selbst. Diese hatte Mircea Eliade ihres ursprünglichen Kontextes entkleidet und so aus dem sowjetisch-kolonialistischen Schreckgespenst eine Traumgestalt des Westens geschaffen. Es waren die Archäologen John O'Shea und Marek Zwelebil, denen das Verdienst zukommt, Olenje-Ostrow korrekt im Mesolithikum zu verorten. Bemerkenswerterweise übernahmen sie, wenn auch mit gänzlich anderen Intentionen, die Kategorisierungen Gurinas. Vor der Leistung der sowjetischen Archäologin verbeugten sie sich ausdrücklich. Sie taten das 1984. Ihnen ging es darum, das Mesolithikum zu rehabilitieren, das bis dahin als eine Zeit des Niedergangs und Zerfalls galt. Insofern kam es ihnen zu Pass zu zeigen, mit welch einer reichen, sozial gegliederten Gesellschaft man es doch bereits vor den ersten Bauern zu tun hatte. O'Shea und Zwelebil witterten die Chance, hier eine komplexe Kultur des Mesolithikums zu rekonstruieren und übernahmen, ohne es hinreichend zu problematisieren, Teile der stalinistisch kontaminierten Ergebnisse. Sie folgten der Interpretation der vier Gräber als Schamanengräber. Dabei gab es in Olenje-Ostrow weitere auffällige Gräber. 9 Bestattungen beiderlei Geschlechts, aber fortgeschrittenen Alters etwa, waren mit geschnitzten Figuren, die meist Elche, Schlangen oder Menschen darstellten, bestattet worden. Diese waren aber in der marxistischen Tradition nicht als Schamanen in Frage gekommen, weil sich unter ihnen nicht nur reiche Bestattungen fanden. Auch O'Shea und Zwelebil billigen diesen 9 allein zu, eine Rolle in Fragen der rituellen Identität der Gruppen gespielt zu haben. Ebenso griffen die beiden zurück auf die Ethnographie und projizierten deren Erkenntnisse in die Vergangenheit zurück. Sie verwiesen auf Berichte von den Tschuktschen des 19. Jahrhunderts, auf deren Gräber ganze Berge von Rentiergeweihen deponiert worden waren. Zwelebil wird später auch ethnografische Vorstellungen wie die eines dreigegliederten, durch einen Weltenbaum verbundenen Kosmos heranziehen und ins Mesolithikum verpflanzen. Ebenso verweist er auf die berühmten Felsbilder am Onegasee, auf denen man glaubte, Schamanisches zu entdecken.